In einem Geschäft für Schlafzimmermöbel. An einem Schreibtisch sitzt ein gelangweilter Verkäufer und schlürft an seinem Kaffee. Beide Füße, an denen weiße Golfschuhe prangen, liegen auf dem Tisch. Es ist nichts los im Laden. Und plötzlich ertönt die Eingangstüre und ein potenzieller Kunde kommt in den Laden. Dieser geht schnurstracks zu dem Verkäufer und setzt sich an den Tisch auf einen bereitstehenden Stuhl. Beide mustern sich eine Weile. Verkäufer. Ohne sich zu regen. Kann es sein, dass Sie gar nichts kaufen wollen, sondern nur hier sind, um Stunk zu machen und meine Zeit zu fressen? Wenn Sie eine Beratung wollen, gehen Sie irgendwo hin, aber stehlen Sie mir bitte nicht meine Zeit. Kunde. Lassen wir das dumme Gequatsche. Mein Kumpel hat mir gesagt, dass es hier in diesem Laden einen Verkäufer gibt, auf dessen Beschreibung Sie haargenau passen, und der es schafft, Möbel zu horrenden Preisen zu verkaufen, ohne dass man eigentlich überhaupt was kaufen wollte. Nun, sind Sie das? Kurze Pause. Verkäufer. Wenn es mich interessieren würde, wer Ihr Kumpel ist, würde ich mich jetzt am Kopf kratzen. Der Kunde schaut ihm auf den Kopf. Anstatt dass ich mir den Kopf kratze, kratze ich mir den Sack. Gehen Sie, bevor Sie noch mehr meiner Zeit stehlen. Kunde. Mein Kumpel nannte es Guerilla-Sale, was Sie machen würden. Ich bin ganz offen und ehrlich. Ich habe wenig Kohle und möchte auch nichts kaufen, will aber erfahren, wie Sie meinen Verstand brechen, um ein völlig überteuertes Geschäft zu machen, das ich weder brauche noch möchte. Verkäufer. Wie viel Bargeld haben Sie dabei? Kunde. 2000. Frisch von der Bank abgehoben. Jetzt ist das Konto leer. Verkäufer. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einen Blankovertrag hinlege? Wir tragen die 2000 Euro als Betrag ein, Sie unterschreiben, gehen nach Hause und bekommen von mir irgendwas geliefert. Irgendwann einmal. Mit ein bisschen Rabatt sogar, wenn ich einen guten Tag habe. Dann wäre das ein angemessener Stundenlohn dafür, dass ich mir schon seit einer gefühlten Ewigkeit Ihr dummes Gewäsch anhören muss. Kunde. Man unterschreibt doch keinen Kaufvertrag, in dem zwar die Summe, aber nicht der Lieferinhalt aufgeführt ist. Verkäufer. Meine Kunden schon. Kunde. Ich werde das nicht unterschreiben. Verkäufer. Dann ist das Gespräch hiermit beendet. Sie kennen ja den Weg zum Ausgang. Sie sind ja auch hierher zum Stuhl gekommen. Einfach zurückgehen und aufpassen bei der Tür. Die ist von innen geschlossen. Nicht, dass Sie sich den Kopf stoßen. Der Kunde ist das erste Mal verwirrt. Nach einem Moment des Schweigens steht er auf und nimmt die 2000 Euro aus dem Portemonnaie und legt sie auf den Tisch. Kunde. Ich will was verkauft haben. Verkäufer. Und ich will Ihnen nichts verkaufen. Versuchen Sie es an der Ecke bei der Pommesbude. Die verkaufen Ihnen sicher eine Currywurst, Pommes rot-weiß und Sie müssen nicht einmal 2000 latzen. Also, tschüss jetzt. Gehen Sie mir aus der Sonne. Kunde. So funktioniert das nicht. Sie haben hier Angebote stehen, die ich annehmen werde. So funktioniert ein Kaufhaus. Sie machen Angebote, ich suche mir eins aus und kaufe es. Sie können nichts dagegen machen. Verkäufer. Klar kann ich das. Ich sage Ihnen, dass das, was Sie sich aussuchen, leider schon verkauft ist. Wir haben keine Ware im Angebot. Kurze Pause. Wären Sie jetzt so freundlich, Ihr Geld einzupacken und zu verschwinden. Wenn andere Kunden reinkommen, die wirklich was kaufen wollen, dann spüren Sie die schlechte Stimmung, die Sie hier verbreiten, und gehen dann wieder. Das wäre mir übrigens sehr unrecht. Daher Abmarsch! Der Kunde lässt sich nicht beirren und die 2000 Euro auf dem Tisch liegen. Er geht durch den Laden und schaut sich die Schlafzimmermöbel an. Kunde. Was ist das für ein Bett? Verkäufer. Ein verkauftes Bett. Kunde. Und das hier? Verkäufer. Auch verkauft. Kunde. Und das? Verkäufer. Wollen Sie jetzt wirklich alle Betten durchgehen, um festzustellen, dass kein einziges hier ist, das ich Ihnen verkaufen kann? Würden Sie jetzt endlich meine Stimmung schonen und abdampfen? Kunde kehrt zum Tisch zurück. Nein, das werde ich nicht. Ich bleibe so lange, bis Sie mir was verkaufen. Verkäufer. Der Laden schließt in 3,5 Stunden. Wenn Sie so viel Zeit haben, bleiben Sie einfach sitzen. Dann können wir warten, ob Sie nicht doch einen Blankovertrag unterschreiben. Sagen wir mit einer Summe von 10, 15.000. Dann würde sich meine Laune deutlich steigern. Kunde. Wo soll ich so viel Geld herholen? Verkäufer. Kenne ich Ihre Finanzen? Weiß ich, wie viele Kredite Sie laufen haben, was Sie angespart haben, ob Sie nicht irgendein Typ sind, der einen Kaufvertrag unterschreibt, um davon zurückzutreten? Das machen wir übrigens nicht. Wir geben keine Kulanz auf Rückgabe. Nur, dass das von vornherein klar ist. Falls Sie sich doch noch umentscheiden und ein ordentliches Bett kaufen wollen. Kunde, ich habe ein ordentliches Bett. Verkäufer. Klar. Wenn das so ist, was machen Sie dann noch hier, außer mich anzunerven? Kunde, ich möchte, dass Sie mir was verkaufen. Verkäufer. Wie gesagt, das wird nichts. Ersparen Sie uns doch einfach die nächsten sinnfreien Gesprächsfetzen und verlassen Sie den Laden. Das würde uns beiden den Tag retten. Vertrauen Sie mir dabei. Ich habe eine riesige Expertise beim Retten von Tagen. Kunde. Ach, wirklich? Verkäufer. Ja. Ihrem Kumpel habe ich ja auch den Tag gerettet. Kunde. Sie wissen, wer mein Kumpel ist? Verkäufer. Das brauche ich gar nicht. Ich kenne den Typen. Verweichlicht, kommt mit seiner Frau, unter deren Fuchtel er steht. Er will eigentlich nichts kaufen, ist pisst und genervt von meiner Laberei. Die Frau ist an mir interessiert, weil ich ein geiler Typ bin. Und der Mann denkt sich, was ein Arsch. Aber ein Arsch mit Ahnung. Und weil der meine Frau bearbeitet, muss er sich jetzt aus seinem Schneckenhaus hervorwagen und einen Krieg mit mir beginnen, der schneller als gedacht zu Ende ist. Am Ende haben wir vage etwas abgesprochen, es wird ein Kaufvertrag unterzeichnet und ich kann eintragen, was ich will. Der Gegenstand wird völlig überteuert verkauft, aber weil das immer noch eine richtig gute Qualität ist, ist auch der Kunde zufrieden und schläft in seinem Bett super, weil er entweder wirklich gut schläft oder weil sein Arsch beim Ficken nicht mehr ganz so tief einsackt, wenn die Frau auf ihm reitet. Egal. Am Ende ist das eine Win-Win-Situation. Das, was Sie hier mit mir machen wollen, ist Selbstbefriedigung. Und das ist etwas, das mich nervt. Ich will nicht genötigt werden, für was herzuhalten, woran ich keinen Spaß habe. Ich sage Ihnen daher etwas. Für unser beider Wohlgefallen. Ich sichere Ihnen zu, dass Sie ein Bett erhalten, das einwandfrei ist und auf der Sie jede Frau glücklich machen, die Sie hineinbekommen. Dafür fülle ich jetzt schnell und dreckig einen Kaufvertrag über 15.000 Euro aus, den Sie unterschreiben. Die 2.000 behalte ich als Vermittlungsprovision, nicht als Anzahlung. Wenn Sie dann unterschrieben haben, fahren Sie nach Haus, sprechen Sie mit Ihrer Bank und überweisen Sie das Geld bis übermorgen. Kunde, sehr verunsichert. Wann könnte ich denn dann mit einer Lieferung rechnen? Verkäufer. Bewegt sich das erste Mal mit Schwung und klickt ein wenig im Computer an der Seite. Vermutlich in diesem Jahrtausend noch. Keine Ahnung, solange wie es halt dauert. Genauer geht es nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie einmal in dem Bett eingeschlafen sind, werden Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung war. Er klickt noch einmal, streckt dann die Hand aus. Meine Provision. Bitte. Der Kunde nimmt den Geldstapel und gibt ihn mechanisch an den Verkäufer. Dieser steckt das Geld weg und zieht ein einzelnes Papier aus dem Drucker hervor. Hier bitte eine Unterschrift. Gibt dem Kunden einen Kugelschreiber, dieser nimmt ihn und unterschreibt den Vertrag. Und jetzt finden Sie ja bestimmt den Weg nach draußen. Einen schönen Tag noch. Kunde, ganz verunsichert. Bekomme ich kein Vertragsexemplar? Verkäufer? Warum sollte ich Ihnen denn einen geben? Sie haben ja nicht vor, irgendetwas zu reklamieren. Also, bis bald. Vielleicht rufe ich Sie an. Der Kunde steht wie benommen auf, taumelt auf den Ausgang zu. Das letzte im Stück, das man vernimmt, ist der Ton, der ertönt, wenn die Tür geöffnet wird. Alle ab.